Hallo, liebe Hörer von Radio Marabu, hier spricht Rainer Wittkamp. Ich möchte Sie heute bekannt machen mit meinem neuen Roman Stumme Hechte, der gerade erschienen ist, im Grafit Verlag, um meinen Berliner Ermittler Martin Nettelbeck. Vielleicht liest der ein oder andere den Roman ja und hat Spaß dabei. Schönen Tag noch. Der Körner liest ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Radio Marabu. Heike Gaida, atmen. Ich atme ihn aus, den langersehnten Schrei einer Bitternis. Endlich verliert sich angestauter Groll im Echo des Waldes. Wunder einer Befreiung. Ich atme tief ein und spüre in mir Raum. Frei gewordener Platz, um meine Freude tanzen zu lassen. When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel, and oh, it made me feel so scared. Then there was joy from my religion, swimming in a choir of voices, and oh, I knew that I'd been spared. That I'd be saved some sunny day, safe from throwing my life away. That I'd be saved some sunny day from throwing my life away. Keep singing, whoa, keep singing, praise it to the heavens with my voice ringing. Keep singing, whoa, keep singing, clap to the beat till my hands stinging. And I'll be saved some sunny day from throwing my life. Throwing my life away. I understand I'm a wide-eyed father. Blessed are the children. Oh, our greatest reward. And with these hands I'll move a mountain, build a castle to keep you safe. Of this you know you can be sure. And you'll be safe some sunny day, safe from throwing your life away. Yeah, you'll be safe some sunny day from throwing your life away. Keep singing, whoa, keep singing, praise into the heavens with your voices ringing. Keep singing, whoa, keep singing, clap to the beat till your hands are stinging. And you'll be saved some sunny day from throwing your life, throwing your life away. Stimme wiedererkannt, Keep Singing, Rick Astley auf Radio Marabu. Und das ist die neue Gregory Porter aus dem zweiten Album Don't Lose Your Steam. Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down. And so do my dreams. Oh, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, hey, hey, hey, hey. Is new, whatever you do is up to you, but do me this, do don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Musik der Woche, das ist Guitar X mit mir, Marcel Fischer, Gregory Porter. In den nächsten 60 Minuten gibt es Kitty Solaris und ihr Label Solaris Empire. Zwei aktuelle Themen und Kitty Solaris spricht über ihr neues Album. Your room, I leave wide door open for me. Dead leaves upon the grass, I walk myself clean through 70 dreams. We broke like a paper seam, but when it breaks, don't cry. I'll always hold some place for you. I'm over you, you're under me. This is the last time, don't say it's the last time. Call me up, you've got me choking up. If we're in love, tonight we can get away. Too soon, I'll wait, they say, boy, you should know. What if forever works out? Then if it works, let's try. vierte Marabu-Hit für die Blossoms, Getaway, die Band demnächst im Interview bei meiner Kollegin Donata. Das ist Radio Marabu Guitar X neue Musik mit Ceramic, Waiting. Before this hidden road comes to an end, won't be long, won't be long. Remind me how the time was spent. It's all gone now, it's all gone. I can only see the traces of a silhouette trying to hold me down, hold me down. The dark I left behind, no, I can't forget. Turn around, turn around. For you to fall, swinging up this phone, why should my waist on you? Said you need more time, but you never gonna cross the line. Swinging up this phone, why should my waist on you? Why should my waist on you? Remind me why the thing we never said were buried in the ground, in the ground. Did you feel the missing pages with regret? Oh, did they drown? Did they drown? It's been too long, waiting for you to fall. Why should my waist on you? Need more time. Don't cross the line. Turn it up this long. Why should my waist on you? Why should my waist on you? Stand too long. Wait for beautiful. Turn it up this long. Why should my waist on you? Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Bye. Roll into the club, bust up the dance in an and what? So I wait for you all night. I know that

Auf Radio Marabu, meine aktuelle Single Closer. Like closer when you go, like closer than you know. I would freak out, take it slow, like closer when you go. If I only had the time, if I only could, if I only had the time, don't let me be misunderstood, don't let me be misunderstood. I would freak out, take it slow, like closer. beste neue Musik. Zuerst gehört auf Marabu. Europe's Alternative Music. Kitty Solaris publiziert mit ihrem Label Solaris Empire. Aus Italien darauf Black Eyed Dog. Swallow flowers still choking. I'm on thin eyes. She's colorblind. Second lover. This witch on stars of you. Second mother, this witch on ends with you. I let Christmas surrender. Here to blame you for blaming me. To die each time. Stars of you. Second mother is rich on hands with you. Musik auf Radio Marabu, das waren Black Eyed Dog aus Italien, Second Hand Mother, vom Kitty Solaris Label Solaris Empire, jetzt auch Poliana, Old Rockers. Shining in Neue Musik vom Solaris Empire Label aus Berlin. Pollyanna, davor Black Eyed Dog aus Italien. Alle Informationen über unsere neue Musik Woche für Woche auf www.radiomarabu.de. Auf die Antenne Radio Marabu. Marabu Goes Classic. Die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus: Dennis Kuzukin, Tschaikowski und Grieg. Piano Concertos bei Pentaton am 8. April 2016 erschienen. Dennis Kuzukin spielt sicherlich zwei der populärsten Klavierkonzerte überhaupt. Zwei Werke, die zuhauf aufgeführt, gespielt und auch aufgenommen wurden. Für alle Generationen von Musikern immer wieder hochspannend, sich mit diesen Kompositionen auseinanderzusetzen. Das erste Klavierkonzert, Opus 23 in B-Moll, von Peter Tschaikowski, entstand 1874 und wurde 1875 in Boston mit Hans von Bülow am Klavier uraufgeführt, dem das Konzert auch gewidmet ist. Eine Widmung, die ursprünglich einem ganz anderen gelten sollte, Nikolai Rubinstein, der die Komposition nicht zu schätzen wusste, sie nach einem ersten Vorspiel regelrecht niedermachte und Peter Tschaikowski so in wahre Gefühlstäler hinabstieß. Von Bülow empfand ganz gegensätzlich und saß bei der triumphalen Premiere in Boston 1875 selbst am Klavier. Bis heute gilt dieses Konzert als Highlight unter den Klavierkonzerten. Ein virtuoses und dem Können des Pianisten alles abforderndes Werk, voller Kraft und Charisma. Das Klavierkonzert A-Moll, Opus 16, ist das einzige Konzert des norwegischen Komponisten Edvard Grieg, das er vollendet hat. Grieg war ein großer Bewunderer Robert Schumanns. Schon beim Studieren am Konservatorium in Leipzig hörte er um 1858 Clara Schumann das A-Moll-Konzert ihres Mannes spielen und wurde so inspiriert. So ähnelt sein Klavierkonzert auch Schumanns Klavierkonzert A-Moll, Opus 54 und hat mit ihm die Tonart A-Moll gemeinsam. Ferner ließ sich Grieg bei der Komposition von dem norwegischen Springtanz Halling inspirieren, dessen Rhythmus im ersten und dritten Satz auftritt. Bereits bei seiner Uraufführung war Griegs Klavierkonzert ein voller Erfolg und gehört inzwischen zu den beliebtesten Klavierkonzerten schlechthin. I started playing piano when I was 5. I would say that when I was 8-9 the studies and everything became really much more intensive. I went to a very serious teacher, and then also I had to leave normal school, like normal school, and I was going to special school that would give me more time to practice the piano. And then next big step was when I was 13, I entered the Queen Sofia's music school, high music school in Madrid. So I moved abroad on my own. So that was another step, and I think already then I realized that, you know, this is really this is my profession. And in any case, since my childhood, everything in my family was around music. Both of my parents are musicians. I sang for 8 years in my father's choir, and I loved it. And my mom was my first teacher, so there was always music, recordings, and we were going to concerts. So, yeah, I think it was clear, although my parents said that they would never force me to become a musician, but I loved the music so much and the piano, so there was no other way. Dennis Kuzukin wurde 1986 in Nizhny Novgorod, Russland, in eine Musikerfamilie hineingeboren. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er im Alter von 4 Jahren von seiner Mutter. Es folgte die Balakirev Musikschule und ein Studium von 2000 bis 2007 an der Reina Sofia Musikschule in Madrid. Sein Diplom als bester Student seines Jahrgangs wurde ihm von der spanischen Königin persönlich überreicht. So wurde Kuzukin eingeladen, an der Klavierakademie am Comer See zu studieren, und er schloss sein Studium schließlich an der Musikhochschule Stuttgart ab. Nachdem Kozuki in 2010 den ersten Preis des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs in Brüssel gewann, errang er schnell internationalen Bekanntheitsgrad und trat bereits bei vielen renommierten Festivals und Konzerthäusern auf. I think every country, every important person, every teacher I had marked me in a way. I think it does the same to everyone. So of course over the years, meeting new people, I don't know, learning a little bit about each country's culture, language, I don't know, food, that all affects everything. And I think that's one of the great advantages of this profession, is that on one side you're spending a lot of time inside your house or practicing room or concert hall, but at the same time you travel a lot, so you always learn new things, you meet people, and you hear other artists, you know, and every artist I work with, doesn't matter if it's a conductor or a singer or an instrumentalist, it always gives you something. Say it can take away something from you and give you back something else, but it's always, I think it's always changing and it's always moving. Dennis Kozukins Spiel zeichnet sich auch durch seine besondere Gabe aus, eine unmittelbare emotionale Verbindung zum Publikum herzustellen. Seit September 2015 ist Kozuki nun Exklusivkünstler beim Label Pentaton, wo nun sein Album mit Tschaikowski und Grieg erschienen ist. Eingespielt zusammen mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Wassily Sinaisky. Wir hören zum Abschluss aus dem dritten Satz des Klavierkonzerts von Tschaikowski, das Allegro con Fuoco. Thank you. Klassik. Upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Ah, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me, ah, melancholy mood.